Europate. Scheiß auf Europate. Ja, ja. Scheiß auf die Welt, lass die Kohle verbrennen. AK jetzt hart und das ohne zu pennen. Ja, Digga, will auf die Spitze des Bergs. Euch zu haten, seid ihr Pisser nicht wert. Spring jetzt Deutschrap auf die nächste Stufe. Nein, Digga, lass mich nicht bremsen. Denk an die Fam und das jede Minute. Hör nicht mehr auf, bin jetzt nur noch am Kämpfen. Ja, viel zu viel Kraft könnt ihr Zwerge versetzen. Freunde im Knast, weiß die Freiheit zu schätzen. Lass mal die Leute sie haten und hetzen. Es ist so, die Schlechten beneiden die Besten. Ja, besessen von Neid und Hass, ja, ja. Besessen von Streit um Macht. Ich sag, was ich will und dein Mädel macht mit. Ja, ich mach, was ich will, neuer Lebensabschnitt. Digga, ich mach, was ich will. Bau noch ein Joint und bis drauf, wann ich will. Fick deine Bitch, ja, sie macht, was ich will. Ja, wir rauchen uns tot, immer fett und gefillt. Verballer die Kohle für goldene Grills. Ihr labert zu viel, ja, ich sollte euch killen. Gib mir den Gibbet, ich bleibe gechillt. Meine Leute sind echt, ja, du weißt, dass ich stimmt. Ah, ich scheiß auf eure Party. Ja, ich scheiß auf eure Party. Ich bin immer noch derselbe. Ich bin immer noch derselbe. Ja, ich scheiß auf eure Party. Ja, ich scheiß auf eure Party. Ich bin immer noch derselbe. Ich bin immer noch derselbe. Ja, ich scheiß auf eure Party. Scheiß auf eure Party. Scheiß auf eure Party. Ja, ich scheiß auf eure Party. Scheiß auf eure Party. Scheiß auf eure Party. Ja, ich scheiß auf eure Party. Scheiß auf eure Party. Scheiß auf eure Party. Ich bin immer noch derselbe. Ich bin immer noch derselbe. Ja, deine Freundin ist flashy, da weiß, dass sie nimmt eure Tracks viel zu schlecht, Digga, einfach zu schlimm. Ich mache jetzt Cash, doch ich bleib wie ich bin. Ja, ich mache jetzt Cash, doch ich bleib wie ich bin. Dank an mein Team, ja, so soll es sein. Ich werd euch ficken, hab es prophezeit. Ihr wollt mit uns chillen, doch ihr kommt nicht rein. Nein, ihr kommt nicht voran, weil ihr Trottel seid. Mein Flow ist so future, sie nennen mich Computer. Hab vieles erlebt, sowas steht nicht in Büchern. Sie reden jetzt hässlich, sind alles nur Lügen. Sie machen Auge, doch ich stehe da drüber. Sie wollen mir folgen, fühl mich wie ein Führer. Fühl mich wie ein Lehrer und ihr seid die Schüler. Habt den Falschen geglaubt, hatte tausend Brüder. Doch mittlerweile bin ich schlau und klüger. Digga, lasst die Leute, muss euch nicht wiedersehen. Digga, mach es nur noch für die, die es verstehen. Digga, sie ist jetzt durch, ja, solange ich leb. Ja, solange ich leb, hab die Keks ein Problem. Ja. Es ist wie es ist, ja, du wolltest mein. Es ist wie es ist, ja, du wolltest mein. Gib mir dein Tape, gib mir dein Tape. Digga, gib mir dein Tape, doch ich hör nicht rein. Denn ich scheiß auf eure Party. Ja, scheiß auf eure Party. Ich bin immer noch derselbe. Ich bin immer noch derselbe. Ja, scheiß auf eure Party. Ja, ich scheiß auf eure Party. Ich bin immer noch derselbe. Ich bin immer noch derselbe. Ja, scheiß auf eure Party. Scheiß auf eure Party. Scheiß auf eure Party. Ja, ich scheiß auf eure Party. Scheiß auf eure Party. Scheiß auf eure Party. Ja, scheiß auf eure Party. Scheiß auf eure Party. Scheiß auf eure Party. Ich bin immer noch derselbe. Ich bin immer noch derselbe. Ja. Ja, ja, ja.